Unter dem kräftigen Kampf aller Bevölkerungskreise und Schichten Südkoreas um die Festnahme der amtsenthobenen Ex-Präsidentin Park Geun-hye wurde am 30. März im Zentralen Landesgerichtshof Seoul die Überprüfung der Gültigkeit des Haftgesuchs durchgeführt. Im Gerichtshof wurden die Materialien über 13 Verbrechen von Park Geun-hye wie passive Bestechung, Amtsmissbrauch und Verraten der amtlichen Geheimnisse, die durch die Ermittlung der Staatsanwaltschaft entlarvt wurden, sowie die Notwendigkeit ihrer Festnahme überprüft. Auch diesmal verneinten die Angeklagte und ihre angestellte Rechtsanwaltschaft mit aller Frechheit alle Verbrechensverdächte. Aber der Gerichtshof hielt den Verbrechensverdacht von Park Geun-hye als sonnenklar und schlussfolgerte die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Flucht unternehmen oder die Beweismaterialien vertilgen kann, und stellte gegen sie den Haftbefehl aus. Demnach wurde Park Geun-hye am 31. März frühmorgens, 21 Tage nach der Amtsenthebung, ins Gefängnis Seoul geschleppt und sitzt im Sträflingsanzug in Einzelzelle. Ihr wurde die Sonderbehandlung des Ex-Präsidenten völlig aberkannt und sie muss sich der zusätzlichen Ermittlung der Staatsanwaltschaft und dem Kriminalgerichtsprozess unterziehen.